Edmund Stoibers Parteirede. Das Original. Wenn Sie vom Ortsverband Treptow-Köpenick mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Landesverband noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Reichstag in Berlin, starten Sie Ihre politische Karriere. 10 Minuten. Schauen Sie sich mal die großen Verbände an. Wenn Sie in Bremen, im Saarland oder sonst wo, ich meine, Frankfurt, in Hessen oder in Lübeck, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie sich Düsseldorf ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihren Vorsitzenden zu finden. Wenn Sie vom Ortsverband starten, Sie steigen in den Reichstag ein. Sie fahren mit dem Bundesvorsitzenden in 10 Minuten an den an den Reichstag. Dann starten Sie praktisch hier am Ortsverband in Treptow. Das bedeutet natürlich, dass der Ortsverband im Grunde genommen näher an Berlin, an die brandenburgischen Städte heranwächst. Weil das ja klar ist. Weil in dem Ortsverband viele Linien aus Berlin zusammenlaufen.